Aquí comienza Niemand's Land. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Guten Morgen, hier beginnt ein neues Niemandsland. Ich heiße alle Hörerinnen und Hörer von Niemandsland und von Contrabanda FM willkommen. Es ist Samstag, der 19. November 2016. Wir werden auch heute wieder zwei Stunden versuchen, Ihnen eine interessante und gleichzeitig unterhaltsame Sendung zu bieten. Von 10 bis 12 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real auf Contrabanda FM 91.4. Und ebenfalls im Livestreaming im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten, wie immer, aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel, viel Musik. Wir sind ein freies Radio, wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Welcome und willkommen. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 377 3666. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jaskatz. Wie immer wird es heute Aktuelles geben, sehr viel sogar, ab 11 Uhr etwa in den Nachrichten und den von uns dann sehr subjektiv kommentierten Meldungen. Weltpolitik, Trump ist gewählt, wir leben nun in der Ära Trump, ob wir wollen oder nicht. Dann gibt es im Niemandsland heute natürlich wieder Geschichte, ein neues Kapitel über den spanischen Bürgerkrieg. Es geht um den Anarchistenführer Buenaventura Durruti. Wir werden ihn versuchen zu schildern, und zwar mit den Worten von Ilja Ehrenburg, dem damaligen Korrespondenten der russischen Tageszeitung Izvestia. Es wird viel Informationen geben zum Thema Spanien und schöne neue Trump-Welt. Und wir werden versuchen, Ihnen einmal die Hintergründe der National Rifle Association im Wahlkampf für Trump zu schildern oder Ihnen die ein bisschen nahe zu bringen. Doch zuerst einmal etwas zum Anheizen. 1000 Roboter aus Hamburg. Niemandsland, Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges. 15. Teil. Begegnung mit Durruti von Ilja Ehrenburg. Ihr in Russland habt einen richtigen Staat, wir aber sind für die Freiheit, sagte ein Wachtposten im rot-schwarzen Hemd bei der Ausweiskontrolle zu mir. Wir wollen den freien Kommunismus einführen. Comunismo libertario. Diese Worte klingen mir heute noch in den Ohren. Wie oft habe ich sie gehört? Als Herausforderung, als Schwur. Um das bisweilen unbegreifliche Verhalten der Anarchisten zu erklären, wurde manchmal darauf hingewiesen, dass ihre Kolonnen von Banditen nur so wimmelten. Zweifellos sickerten in die anarchistischen Reihen ganz gewöhnliche Räuber und Diebe ein. Die an der Macht befindliche Partei zieht stets nicht nur die ehrlichen Menschen, sondern auch den Pöbel an. Damals konnte sich jedermann für einen Anarchisten ausgeben. Als ich im September 1936 in Valencia war, traf dort von der Teruel-Front eine Hundertschaft der anarchistischen Eisernen Kolonne ein. Die Anarchisten erklärten, ihr Kommandeur sei im Kampf gefallen und sie wüssten nicht, was sie tun sollten. In Valencia fanden sie Beschäftigung. Sie verbrannten die Gerichtsarchive und versuchten, ins Gefängnis einzudringen und die dort sitzenden Kriminellen zu befreien. Wahrscheinlich waren Kumpane darunter. Trotzdem waren die Kriminellen nebensächlich. Im Herbst 1936 vereinigte die CNT drei Viertel der Arbeiter Kataloniens in ihren Reihen. Die Führer der CNT und FAI waren Arbeiter und meistens ehrliche Männer. Das Schlimme war, dass sie zwar den Dogmatismus geißelten, dabei aber selber waschechte Dogmatiker waren. Sie versuchten, das Leben in ihre Theorien zu zwängen. Die klügsten von ihnen bemerkten die Diskrepanz zwischen den schön klingenden Broschüren und der rauen Wirklichkeit. Sie mussten nun aus dem Stegreif im Bombenhagel und Geschossregen das umbauen, was für sie gestern noch unverbrüchliche Wahrheit gewesen war. Durruti hatte ich schon 1931 kennengelernt. Ich fand sofort Gefallen an ihm. Kein Schriftsteller hätte sich entschlossen, ihn zu beschreiben. Sein Leben glich allzu sehr einem Abenteuerroman. Dieser Metallarbeiter kämpfte von früher Jugend an für die Revolution, stieg auf die Barrikaden, betätigte sich als Bombenwerfer, überfiel Banken, entführte Richter. Er wurde dreimal zum Tode verurteilt, in Spanien, in Chile und in Argentinien. Er wanderte durch unzählige Gefängnisse. Er wurde aus 8 Ländern ausgewiesen. Als die Putschisten im Juli ihren Handstreich auf Barcelona wagten, warf Durruti ihnen die Arbeiter der CNT entgegen. Ende August, Anfang September fuhr ich mit Carmen und Makassayev zu Durrutis Gefechtsstand. Es war damals sein Traum, Zaragoza zu erobern. Der Gefechtsstand befand sich am Ufer des Ebro. Ich hatte meinen Begleitern erzählt, Durruti sei ein Bekannter von mir. Sie waren daher auf einen herzlichen Empfang gefasst. Durruti aber zog einen Revolver aus der Tasche und sagte, ich hätte in meinem Aufsatz über den asturischen Aufstand die Anarchisten verleumdet und fügte hinzu, er werde mich sogleich über den Haufen schießen. Leere Worte pflegte Durruti nicht zu machen. »Tu, was du willst«, erwiderte ich, »aber ich finde, dass du die Regeln der Gastfreundschaft ein wenig seltsam auffasst.« Durruti war zwar Anarchist und zudem jähzornig, aber außerdem Spanier. Meine Antwort brachte ihn in Verlegenheit. »Gut, hier bist du mein Gast. Aber deinen Aufsatz werde ich dir noch heimzahlen. Nicht hier, in Barcelona.« Da er mich wegen der Regeln der Gastfreundschaft nicht umbringen konnte, begann er wüst zu schimpfen. Er schrie, »Die Sowjetunion sei keine freie Kommune, sondern ein Staat, wie er im Buche steht, ein Staat mit zahllosen Bürokraten, die ihn nicht zufällig aus Moskau ausgewiesen hätten.« Carmen und Makassayev spürten, dass etwas Ungutes vorging. Das plötzliche Auftauchen des Revolvers bedurfte keiner Übersetzung. Eine Stunde später sagte ich zu ihnen, »Es ist alles in Ordnung. Er lädt uns zum Abendessen ein.« An den Tischen saßen Milizmänner, die einen in rot-schwarzen Hemden, die anderen in blauen Trainingsanzügen, alle mit gewaltigen Revolvern bewaffnet. Sie saßen, aßen, tranken Wein und lachten. Keiner beachtete uns und Durruti. Einer der Männer reichte das Essen und die Weinkrüge herum. Neben Durrutis Teller stellte er eine Flasche Mineralwasser. Ich scherzte. »Du redest immer von der absoluten Gleichheit. Dabei trinken alle Wein. Nur du allein trinkst Mineralwasser?« Ich konnte nicht ahnen, welchen Eindruck meine Worte auf Durruti machen würden. Er sprang auf und schrie, »Räum die Flasche weg! Bring mir Wasser aus dem Brunnen!« Lange versuchte er sich zu rechtfertigen. »Ich habe Sie nicht darum gebeten. Sie wissen, dass ich keinen Wein vertrage und haben irgendwo eine Kiste Mineralwasser aufgetrieben. Das ist natürlich unmöglich. Du hast völlig recht.« Wir aßen wortlos weiter. Dann fügte er plötzlich hinzu, »Es ist schwer, alles auf einen Schlag zu ändern. Die Prinzipien und das Leben decken sich nicht.« Nachts besichtigten wir die Stellungen. Die Luft war von einem entsetzlichen Lärm erfüllt. Eine Kolonne von Lastwagen fuhr an uns vorbei. »Warum fragst du mich nicht, was diese Lastwagen zu bedeuten haben?« sagte Durruti. Ich entgegnete, ich hätte nicht die Absicht, ihm seine Kriegsgeheimnisse abzuluxen. Da lachte er. Geheimnisse? Das weiß doch jeder, dass wir morgen den Ebro überschreiten. So ist es. Einige Minuten später begann er wieder. Willst du nicht wissen, weshalb ich den Entschluss gefasst habe, den Fluss zu überschreiten? Du wirst schon deine Gründe haben, meinte ich. Schließlich bist du der Kommandeur der Kolonne. Durruti lachte wieder. Das hat nichts mit Strategie zu tun. Gestern kam ein kleiner Junge von vielleicht 10 Jahren aus dem faschistisch besetzten Gebiet zu uns gelaufen. Der fragte, was ist denn mit euch los? In unserem Dorf wundern sich alle, dass ihr keine Offensive macht. Die Leute sagen, jetzt hat wohl auch noch Durruti in die Hosen gemacht. Verstehst du, wenn ein Kind solche Dinge sagt, dann spricht aus ihm das ganze Volk. Das bedeutet, dass wir angreifen müssen. Die Strategie spielt sich schon von alleine ein. Ich blickte in sein fröhliches Gesicht und dachte, du bist doch selber noch ein Kind. Später war ich noch mehrmals bei Durruti. Seine Kolonne zählte 10.000 Mann. Durruti glaubte nach wie vor fest an seine Ideen, aber er war kein Dogmatiker und musste fast jeden Tag irgendein Zugeständnis an die Realität machen. Er war der erste Anarchist, der begriff, dass man ohne Disziplin keinen Krieg führen kann. Der Krieg ist eine Sauerei, meinte er voll Bitterkeit. Er zerstört nicht nur Häuser, sondern auch die höchsten Prinzipien. Seinen Leuten freilich gestand er das nicht ein. Eines Tages verließen mehrere Milizmänner ihren Beobachtungsposten. Man fand sie im nächstgelegenen Dorf, wo sie friedlich ihren Wein tranken. Durruti tobte. Begreift ihr denn nicht, dass ihr die Ehre der Kolonne durch den Dreck zieht? Gebt eure CNT-Ausweise her. Die Missetäter zogen seelenruhig ihre Gewerkschaftsausweise aus der Tasche. Das versetzte Durruti in noch größere Rage. Ihr seid keine Anarchisten, ihr seid Dreckskerle. Ich jage euch aus der Kolonne und schicke euch nach Hause. Wahrscheinlich hatten es die Burschen gerade darauf abgesehen. Statt zu protestieren, erwiderten sie nur, einverstanden. Wisst ihr auch, wem die Kleider gehören, die ihr tragt? Zieht sofort eure Hosen aus. Sie sind volkseigen. Die Milizmänner entledigten sich in aller Ruhe ihrer Beinkleider. Durruti befahl, sie in Unterhosen nach Barcelona zu schaffen, damit jeder sieht, dass das keine Anarchisten sind, sondern ganz gewöhnlicher Dreck. Er verstand, dass man im Angesicht der Faschisten nicht über Grundsätze streiten darf. Er trat für ein Abkommen mit den Kommunisten und mit der Esquerra-Partei ein und schrieb eine Grußadresse an die sowjetischen Arbeiter. Als sich die Faschisten Madrid näherten, beschloss er, sein Platz sei dort, wo es am gefährlichsten ist. Wir werden zeigen, dass Anarchisten Krieg führen können. Ich sprach ihn kurz vor seiner Abreise nach Madrid. Er war wie immer fröhlich und guter Dinge. Er glaubte an den nahen Sieg. Siehst du, sagte er zu mir, wir zwei sind Freunde, deshalb können wir uns zusammenschließen. Wir müssen uns sogar zusammenschließen. Sobald wir gesiegt haben, sehen wir weiter. Jedes Volk hat seinen Charakter. Die Spanier gleichen weder den Franzosen noch den Russen. Uns wird schon etwas einfallen, doch zunächst einmal müssen wir die Faschisten vernichten. Gegen Ende des Gesprächs konnte er seiner Gefühle nicht länger Herr bleiben. Sag mal, kennst du diesen inneren Riss? Du denkst das eine und tust das andere, nicht aus Feigheit, sondern aus Notwendigkeit? Ich antwortete, dass ich ihn sehr gut verstehen könne. Zum Abschied klopfte er mir auf die Schulter, wie sich das in Spanien gehört. Seine Augen sind mir im Gedächtnis geblieben. In ihnen paarte sich eiserner Wille mit kindlicher Ratlosigkeit. Eine ganz ungewöhnliche Mischung. Durruti weilte nicht lange an der Front von Madrid. Er fiel am 19. November 1936. Sein Tod war ein schwerer Schlag für alle Republikaner. Sie hörten Begegnung mit Durruti von Ilja Ehrenburg. Der sowjetische Star-Autor Ilja Ehrenburg hielt sich als Korrespondent der Moskauer Istvestia in Spanien auf. Ehrenburg, der sich dank enger Beziehungen zum Kreml selbst in der Stalinzeit einen bürgerlichen Lebensstil und einen gewissen literarischen Freiraum bewahren konnte, schildert in seinen Memoiren Menschenjahre leben den spanischen Anarchistenführer Durruti. Das Buch ist in München 1965 auf Deutsch erschienen. Ich empfehle weiterhin als Lektüre zum Thema das Buch »Es lebe der Tod – Die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs« von Heinrich Jennecke, erschienen im Goldmann Verlag, Hamburg 1980. Que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2016. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Stolzes Madrid! Das Weltall rührt, die Menschheit blüht, wir ehren mal singt dein Heldenlied, Millionen singen mit. Halt, Stand! Rotes Madrid! Und schicken dir die Faschisten auch ihre Söldner ins Land. Sie alle werden zerbrechen an deinem Widerstand. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Stolzes Madrid! Das Weltall brüllt, die Menschheit blüht, wir wollen sie uns verwehren, an deiner Seite zu sein. Die kühnsten Kämpfer auf Erden marschieren in deinen Reihen. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Stolzes Madrid! Das Weltall brüllt, die Menschheit blüht, die wir hier fallen sind. Die Nacht ist noch jung und wir werden langsam alt. Das Leben hat seinen Preis und wir haben schon bezahlt. Unsere Gläser sind voll und meine Taschen, die sind leer. Doch für diesen Tanz brauchen wir nicht mehr. Irgendwie hab ich das Gefühl, für uns steht die Zeit heute still. Da draußen ist es kalt, doch unsere Herzen, die sind heiß. Alle Sorgen sind momentan Vergangenheit. Irgendwie hab ich das Gefühl, für uns steht die Zeit heute still. Schmeiß die Zeitmaschine an. und spiel das Lied nochmal. Schau mir in die Augen, lass dich in meine Arme fallen. Irgendwie hab ich das Gefühl, für uns steht die Zeit heute still. Die Nacht ist noch jung und wir werden langsam alt. Das Leben hat seinen Preis und wir haben schon bezahlt. Unsere Gläser sind voll und meine Taschen leer. Doch für diesen Tag brauchen wir nicht mehr. Irgendwie hab ich das Gefühl, für uns steht die Zeit heute still. Irgendwie hab ich das Gefühl, für uns steht die Zeit heute still. Das war ein Lied des Liedermachers Axel Bening. Was hat Ballern mit Jodeln zu tun, werden Sie sich fragen. Was hat Schießen mit Musik zu tun? Man muss sich einmal den Wahlkampf und die Unterstützung der National Rifle Association für ihren Musterkandidaten Donald Trump angucken, dann weiß man, was da in diesem Zusammenhang gekocht wurde. Ein Konglomerat aus Waffenlobby und Musikindustrie mischte nämlich im US-Wahlkampf kräftig mit. Während Bruce Springsteen und, sagen wir mal, die Guten auf Seiten von Hillary Clinton mit Musik versuchten, ein Massenpublikum zu gewinnen, zum Wählen erstmal zu bringen und dann natürlich für ihre Kandidatin, war auf der anderen Seite die National Rifle Association mit einer gewaltigen Kette von Country-Radios aktiv. Im Präsidentschaftswahlkampf der USA rüstete die Waffenlobby mit Unterstützung der Country-Music auf. Dass die Vereinigten Staaten ein Waffenproblem haben, liegt indes nicht an musikalischen Einflüssen. Die Country-Musik hat damit nichts zu tun, sondern an ihrer Entstehungsgeschichte. Die Macht der europäischen Eroberer, denen es um Land und Gold ging, kam aus den Gewehrläufen. Für die weißen Nachfahren, die sich als die wahren Amerikaner begreifen, sind Ureinwohner Nachkommen afrikanischer Sklaven und nicht weiße Einwanderer, Ausländer, von denen man auf der Hut sein muss. Deshalb ist das Recht auf Waffenbesitz in der US-Verfassung verbrieft und wurde im aktuellen Wahlkampf vor allem von dem Republikaner Donald Trump verteidigt. Ihm zur Seite stand dabei mit viel sogenanntem Manpower und Dollarmillionen die mächtigste Lobbygruppe der Waffenindustrie, die National Rifle Association, NRA. Als Dachverband vereinigt die NRA rund 10.000 Schützenvereine mit 5 Millionen Mitgliedern. Entsprechend besitzt sie entscheidenden Einfluss auf die Politik Washingtons. Vor Jahren schon begann die NRA, ihre Klientel zu erweitern. Der Markt der männlichen weißen Kundschaft war abgegrast und dünnte sich biologisch aus. Als neue Zielgruppe nahm die NRA Frauen, Kinder und junge Leute ins Visier. Sie erkannte schnell, dass alte wie junge eines verband. Country Music, das größte und am schnellsten wachsende Musikgenre der USA. Auf 100 Millionen Fans schätzt die Country Music Association in Nashville diesen Markt. Kommunikationsstrategen ersannen 2010 das Format NRA Country mit guter Anbindung an Country Radios und die Werbemacht des Verbandsmagazins American Rifleman. I Love the NRA, dichtete das Country-Duo Low Cash im letzten Frühjahr bei einem Auftritt in Harrisburg, Pennsylvania, seinen Hit I Love This Life um und warb mit dieser Ode an kleinstädtisches Leben an Trucker und Girls neue Mitglieder für die NRA. Die Bühne dazu bot ihnen die einwöchige Great American Outdoor Show, eine von der NRA finanzierte Messe für Jäger und Angler, die jährlich über 200.000 Besucher anzieht. NRA Country präsentiert sich auf solchen Veranstaltungen als Lifestyle-Marke, mit der sich Waffendealer und Country-Musikindustrie gegenseitig aufrüsten. Bekannte und unbekannte Stars des Genres gefallen sich darin, unter dem doppelsinnigen Bühnentransparent This is NRA Country aufzutreten. Wenn NRA-Vorstandssprecher Wayne LaPierre ins Mikrofon ruft, wir müssen uns unser Land zurückholen und die Hölle in Bewegung setzen, um Amerika zu retten, dann hat er als Teufelskerl den Immobilien-Tycoon Trump im Sinn. Für ihn singt Countryman Rodney Carrington seine Hymne Vote for Trump, die in den sozialen Medien von Befürwortern als der beste Trump-Song aller Zeiten bejubelt wird. Das Land ist im Arsch, geht die Weise. Schuld sind Clinton, Obama und die Demokraten. Und nur Trump, der Retter, wird endlich wieder die Freiheitsglocke läuten und die USA erneut groß und mächtig machen. Make America great again. Doch in der Szene rührt sich auch Widerstand. Natalie Maines, das ist die Frontfrau der Dixie Chicks, schimpfte die Country-Radiosender Heuchler. 2003 seien die Songs der Dixie Chicks nicht mehr gesendet worden, weil sie es gewagt hatten, George W. Bush zu kritisieren. Und nun machten die Sender Trumps Sprüche gegen Hillary Clinton selbst zu Hits. Dabei ist Trumps Konkurrentin von Kritikern schon von ihrem Wirken als US-Außenministerin in Libyen und Afrika als Killery betitelt. Gar keine Gegnerin der NRA. Mitnichten will sie die Rechte der Waffennarren beschneiden. Und im Wahlkampf hat sie das auch nicht manifestiert. Ihr Problem war nur, dass sie nach Amokläufen an Schulen, tödlichen Polizeischüssen auf Schwarze und der Kritik ihres Ex-Chefs Obama an der Flut von Waffen im Land nun nicht anders konnte, als schärfere Kontrollmechanismen im Wahlkampf für bestimmte Waffenkäufer zu fordern. Schließlich war also Wahlkampf, Hillary musste das sagen, Hillary alias Killery aus Kreisen der Waffenlobby erhielt sie trotzdem Spenden. Man musste ja sicher gehen und musste sich beide Seiten kaufen. Willkommen, meine Damen und Herren. Es ist mittlerweile kurz nach 10:30 am Vormittag hier in Barcelona. Werner ist auch im Studio. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Wie geht's? Wie sieht's aus? Bueno, es geht gut. Da draußen scheint die Sonne. Du bist auch da. Die Technik funktioniert. Und eine neue Regierung haben wir auch. Das ist doch sowohl in den USA wie auch hier jetzt. Und in diesem Zusammenhang finde ich es ganz gut, dass du da diese Geschichte gebracht hast, mit die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Also du hast es im Zusammenhang damit gebracht, dass die Entstehungsgründe der NRA eben damals waren, wo es hieß Go West und wo die dann eben mit ihren Waffen nach Westen gegangen sind, um einen der vielen Völkermorde in der Geschichte zu begehen gegen die Indianer. Daher kommt das. Aber der Erste, der es gesagt hat, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen, das war Mao Zedong. Na gut, jedenfalls haben wir jetzt in den USA auch diese neue Regierung und wir haben da schon drüber gesprochen, der Wahlkampf von Trump, was er vertritt, seine nicht angebliche Nicht-Ideologie, die er hat. Jetzt ist also klar, ab 20. Januar wird er Präsident sein und er beginnt jetzt seine neue Regierung zu formieren. Und man muss sich jetzt mal ein paar Leute angucken, die da berufen wurden von ihm. Und das ist wirklich ein Gruselkabinett, was sich da anfängt aufzubauen. Also Waffenbefürworter, enge Kontakte zur NRA hat zum Beispiel ein gewisser Sessions, heißt der Jeff Sessions, also vom Kongress, ganz klarer Trump-Fan, der soll jetzt neuer Justizminister werden und natürlich auch Abtreibungsgegner und alles, was du willst. Der hat mal gesagt in Bezug auf den Ku Klux Klan: Ich fand die eigentlich ganz okay soweit, bis ich erfuhr, dass sie Marihuana rauchen. Also so ein Typ wird jetzt Justizminister in den USA. Und dann gibt's einen anderen, der heißt Mike Pompeo aus Kansas. Der soll jetzt der neue Chef vom CIA werden und hat sich also auch im Wahlkampf hervorgetan, indem er Hillary als Clinton als Killery bezeichnet hat und so weiter. Diese ganzen Geschichten mit den E-Mails, diese offenbar vom falschen, weiß ich, Server aus bedient hat oder sowas. Schon am Donnerstag wurde der nationale Sicherheitsberater ernannt, ein gewisser Michael Flynn. Der war also in Afghanistan zugange, im Irak, hat ein Buch geschrieben, Field of Fight, und ist also ein ganz klarer Islamhasser. Heutzutage tritt er auf als Experte im russischen Fernseher und macht sich dort stark für eine enge Zusammenarbeit zwischen USA und Russland, Islamischen Staat fertig zu machen. Also wie die sich das vorstellen, können wir uns schon vorstellen. Aber damit ist natürlich das Problem nicht gelöst, wenn man von Flugzeugen Bomben runterschmeißt. Aber es gibt doch einen kleinen Unterschied zwischen ihm und seinem Chef Trump in Bezug auf die Folter nämlich. Also das lehnt er offenbar ab. Folter findet er nicht gut. Aber Trump hat ja im Wahlkampf gesagt, dass zum Beispiel die Foltermethode vom Waterboarding, dass das ein geeignetes Mittel ist im Kampf gegen den Terrorismus. Also das, was jetzt in den letzten Tagen ernannt wurde, dieser Dreck da, also alle so verbitterte alte Männer, weise natürlich alle extrem von der extremen Rechten, ja. Und schon vor ein paar Tagen hat er als seinen zukünftigen Chefstrategen im Weißen Haus einen gewissen Steve Bannon ernannt. Also der ist bekannt als Provokateur, Polemiker, Rassist, Machist, ne? Der ist der Chef von so einem Internetportal Breitbart, also xenophobisch, rassistische Position, frauenfeindlich natürlich. Ne? Und ich will jetzt nur noch acht Sätze zitieren von ihm, was er so in den letzten Wochen und Monaten von sich gegeben hat. Soy Leninista, ich bin Leninist. Leninist wollte den Staat zerstören und das ist auch mein Ziel. Oder ich möchte nicht, dass meine Töchter mit Juden zusammen in der Schule gehen. Nun, die Juden, die gefallen mir nicht und genauso wenig die Formen, wie sie ihre Rotzlümmel erziehen. Was würdest du vorziehen? Dass deine Tochter Feministin ist oder Krebs hat. Die Sklavenhaltung abzuschaffen, das war eine schlechte Idee. Gegen dieses Phänomen, dass Frauen belästigt werden im Internet, gibt es eine ganz einfache Lösung. Die Frauen sollen einfach den Stecker rausziehen. die Leute, die behaupten, der Klimawandel, die Erderwärmung findet statt, die verdienen keinerlei Respekt. Das ist purer Abschaum. Und natürlich alle jungen Leute, alle jungen Muslime, die im Westen wohnen, sind eine Bombe, die irgendwann mal explodieren wird. Ja, und so weiter. Oder die Empfängnisverhütung durch die Pille, das bewirkt, dass die Frauen nicht mehr attraktiv sind und verrückt werden. Also so ein Typ, muss man sich vorstellen, ist jetzt der zukünftige Chefstratege unter Trump. Und jetzt gibt es immer noch Leute, die sagen, der hat übrigens auch seinen Wahlkampf da organisiert, ne? Gibt es immer noch Leute, die sagen, der hat das nur im Wahlkampf gesagt, weil das Stimmen bringt und so. Aber wenn der jetzt den ernennt für die Zukunft, dann ist das der klare Beweis, dass es nicht nur darum ging, Stimmen zu gewinnen, sondern dass der diese Politik auf jeden Fall durchsetzen will. Ja, also die Regierungstruppe von Donald Trump steht. Rassisten und Rechtsradikale hat er um sich geschart und wird sie demnächst auf die eigenen Leute erst und dann auf die Welt loslassen. Da blüht uns einiges an Wahnsinn und natürlich an neuen Kriegen wahrscheinlich. Es gibt aber auch Leute, und das ist ein kleiner Trost für alle Linken, die freuen sich. Linke, die sich freuen, dass Trump gesiegt hat. Einer von ihnen ist Herr Slavoj Žižek. Jawohl, der marxistische Philosoph und Popstar der linken Denkerszene. Das Emblem der globalen postmodernen Linken. Er hat geäußert, dass er Donald Trump als Präsident Hillary Clinton vorziehen würde. Žižek, der große Hegel-Fan und Forscher, hatte das ebenfalls wie üblich dialektisch begründet. Er sagte also, natürlich sei Trump so vulgär, rassistisch, misogyn und gefährlich, wie er beschrieben werde. Doch seine Präsidentschaft sei die einzige Chance dafür, dass jener gesellschaftliche Wandel eintrete, den die radikale Linke seit Jahrzehnten fordere. Es war eine Provokation, wie man sie von ihm kennt. Sein Essay wurde international veröffentlicht. Und er kriegte natürlich jede Menge Hassmails und böse Worte erntete er. Er musste zeitweise seine Internetseite schließen. So viel Hass und Protest und Empörung schlug ihm da entgegen. Er hat dann erklären müssen, ich werde Trump nicht feiern, sagte er auf einer Veranstaltung in New York zum Beispiel zum Publikum. Und er sagte seinen Kollegen, keine Angst, Leute, keine Angst, Leute. Worauf stützt sich diese Žižek-These eigentlich? Ausgangspunkt von seinen Überlegungen ist, wie immer, die aktuelle Schwäche einer weltweiten linken Bewegung, die von der pseudoliberalen Kandidatin Hillary Clinton noch weiter unterwandert worden sei. Die Kämpfe der Linken hätten sich in den vergangenen Jahren von den klassischen Themen wie Klasse und Gerechtigkeit wegbewegt zu kulturellen, gesellschaftlichen Anliegen. Die korrekten Begriffe für Minderheiten, geschlechtsneutrale Personalpronomen, geschützte Orte für zart beseitete Homo-Ehe und Transgender-Toiletten, alles sehr wichtige Errungenschaften, aber eine Revolution werde dadurch nicht losgetreten. Hillary Clinton habe alle diese Thesen umarmt und alle diese Themen umarmt. Dass sie auch zu ihnen stehe, bezweifelt Žižek. Ihre Koalition der linken Mitte reiche absurderweise Achtung, das sagt er, von Occupy Wall Street Leuten bis zu echten Wall Street Managern. Das definiert er als die moderne Linke. Da sind sie nämlich alle mit drin. Und er sagt, wenn diese gemäßigte Linke, in den USA Liberals genannt, sich nun vor der Trump-Präsidentschaft fürchte, dann tue sie das nicht aus Angst vor einem radikalen Rechtsruck. Sie seien nämlich Heuchler. Was sie wirklich fürchte, sei ein echter sozialer Wandel, der ihnen die Privilegien nehme. Sie wollen eine Revolution ohne Revolution, genauso wie sie Cola ohne Zucker wollen, Bier ohne Alkohol oder Multikulturalismus ohne Rassenaufstände. Die Herrschaft Trumps aber werde die träge gewordene Linke an einen längst vergessenen Klassenkampf erinnern. Wer jetzt Angst vor Trump habe, verkenne eine historische Chance. Es kommt natürlich immer der Einwand, aber das haben doch auch schon die Kommunisten in Deutschland geglaubt, als sie 1933 die Machtergreifung der NSDAP begrüßt haben, weil sie fatalerweise annahmen, dass nun eine radikale Linke die Nazis besiegen könne. Nein, schreit Žižek in den Saal. Es geht um seinen Vortrag, den er in New York hielt. Da kam ihm nämlich dieser Einwand entgegen. Nein, nein, nein, nein, nein. Falscher Vergleich. Sein Kollege, der Marxist und Literaturhistoriker Frederick Jameson, habe doch schon nachgewiesen, dass Trump kein Faschist im eigentlichen Sinne sei. Faschist ist selbst für einen Begriffsmeister, einen Begriffemeister wie Žižek ein hohler Terminus. Vor Žižek hatten schon ein paar andere Linksradikale verkündet, sie würden nach Bernie Sanders Ausscheiden Trump unterstützen in der Hoffnung auf kommende Aufstände. Die Linke, sagt Žižek, kann sich traditionell nur durch eine Katastrophe aufraffen. Ansonsten behauptet sie immer, sie seien noch nicht bereit. Und in diesen Tagen, sagt er, herrsche große Unordnung unter dem Himmel. Die Lage sei also ausgezeichnet. Mit diesem Satz verabschiedete er sich von seinen New Yorker Zuhörern. Dieser Satz ist nicht von ihm, dieser Satz stammt von Mao Zedong. So, dein Kommentar zu Žižeks Thesen. Ja, nee, zuerst zu dieser Frage von dem Journalisten, ne, an Žižek, hätten nicht den gleichen Fehler die Kommunisten schon damals gemacht mit der Nazi-Partei. Ja, oder ein anderes Beispiel auch aus dieser Zeit, ne, wo dann die Nationalsozialisten immer stärker geworden sind, dann haben auch Teile von der vom Industrie- und vom Finanzkapital gesagt, ja, ja, das ist keine Gefahr, das kriegen wir schon unter Kontrolle. Ja. Und das ist dieser Irrtum, der sich immer und immer wiederholt. Also bei diesem Žižek jetzt, der glaubt halt, das ist jetzt gut, wenn der Trump gewonnen hat, der benutzt es sozusagen als Beweis dafür, dass klar ist, dass irgendwas passieren muss, aber dann wird schon nicht so schlimm sein oder wir können das kontrollieren und dann daraufhin gibt es dann eine wirklich eine echte Reaktion. Dann kommt der Aufstand von links. Na gut, was hat's gegeben jetzt in den USA? Demonstrationen gegen Trump, glaube ich sogar noch bis gestern in vielen Städten in ganz USA. Und die werden dann halt von der Polizei kontrolliert und zusammengeschlagen und werden festgenommen und dann nach ein paar Tagen oder Wochen ist wieder Ruhe. Also das ist ein ganz gefährliches Denken. Also ich halte sonst sehr viel von diesem Žižek, aber hier hat er wirklich nicht recht. Ja, und das ist diese Geschichte, diese dialektische Purzelbäume, ja, dass am Ende einfach nur Scheiße rauskommt. Also ich kann mich erinnern an Genossen aus den 70er Jahren in Berlin natürlich, wo alle unheimlich links waren und natürlich es verpönt war. Ganz am Anfang war ja noch dieser Spruch, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Nachher wurde, also ist so formuliert, Dummheit, aber nachher war es ein bisschen weniger radikal und dann hatte man auch festen Freund oder feste Freundin und so weiter. Aber heiraten war natürlich völlig ausgeschlossen. Ja. Und ich erinnere mich an einen, der hat dann auch, lebte schon ein paar Jahre mit seiner Freundin zusammen und dann auf einmal haben die geheiratet und haben alle natürlich ganz überrascht gefragt, wie, ja, was denn jetzt? Ja, also das ist so, uns verheiratet zu sein, das ist uns so egal, dass wir es schon wieder machen können. Ja, natürlich auch ein überzeugter Marxist. Ne? Und das sind diese Purzelbäume, die führen irgendwie in die Irre. Ja? Ja, die Widersprüche. Es gab natürlich auch Leute, die haben gesagt, Linke müssen in die Bundeswehr, um den bewaffneten Kampf zu lernen. Den kann man ja dann nachher gegen das Regime benutzen. Und es gab viele solche Äußerungen und solche Geschichten. Und jeder musste da selber mit fertig werden. Manchmal war es lächerlich, manchmal war es interessant, darüber zu debattieren. Insgesamt aber ist es ein Prozess des Denkens, des Handelns und des Tuns und der politischen Vorgehensweise. Und wie Heinrich Heine einmal gesagt hat, der Fortschritt wird mit Strömen von Blut erkauft. Nichts ist umsonst. Und wenn man nicht aufpasst, geht es stramm wieder zurück. Die Linke hat wirklich nicht aufgepasst. Die Linke ist auf eine Predigerin des Neoliberalismus reingefallen, die Clinton. Wenn man diesen Leuten zuläuft, dann hat man wirklich keine andere Wahl, als im System zu bleiben und vielleicht eine parfümierte Rechte, wie Hillary Clinton sie verkörpert. Wie gerade auch gesagt wurde, das Establishment ist zusammengesetzt mittlerweile, das linke Establishment, aus Wall Street Managern, aus Konzernmanagern. Die hören auch progressive Musik, die sieht man auch auf Bruce Springsteen Konzerten. Die sind eigentlich auch irgendwo dagegen, machen aber ihre Millionen und Milliarden und hauen die Leute dermaßen in die Pfanne, wo sie können. Und es gibt mittlerweile auch sehr viel Überlegungen, warum. Warum hat dieser Trump gewonnen? Da werden wir gleich noch was zu sagen. Ich habe hier den Spiegel von dieser Woche vor mir liegen. Da sind ein paar Redakteure durchs ganze Land gereist. Spiegel ist in dieser Hinsicht natürlich immer spitze. Die schicken gleich einen Schwarm von Journalisten los. Die reisen dann 3 Tage lang durch alle US-Bundesstaaten, sprechen da mit den Leuten, sprechen mit Politikern, analysieren die Lage, fangen die Stimmung auf. Da ist zum Beispiel einer der Spiegelredakteure, Holger Stark, der verbrachte den Wahlabend im Jacob Javits Center in Manhattan, wo Trumps Rivalin Hillary Clinton eigentlich ihren Sieg hätte feiern wollen, wo sich aber früh Ernüchterung und lange Gesichter breit machten. Der sagt zum Beispiel, das weiße Amerika hat sich das Land zurückerobert, das ihm Barack Obama und die Minderheiten streitig gemacht haben. Das sagt Stark. In Trump hat es einen radikalen, charismatischen Führer gefunden, der den Widerstand, Achtung, gegen die multikulturelle Moderne vereinen konnte. Multikulturelle Moderne ist wie ein Schmelztopf, den viele Leute nicht wollen wahrscheinlich, nicht verstehen und als Gefahr betrachten. Und deshalb sind sie zu Trump gelaufen. Die haben gesagt, bevor die uns noch mehr Muslime ins Land holen und denen Sozialwohnungen schenken und unseren Arbeitern die Sozialhilfe wegnehmen und die Arbeitshilfe kaputt machen, wählen wir lieber diesen Milliardär. Mal gucken, was der draus macht. Der ärgert die zumindest. Ja, also dass das nicht nur bloßes Wahlkampfgeschwätz war, auch diese Hassausbrüche gegen die Mexikaner, gegen die Muslime, gegen die Immigranten und so, beweist jetzt auch einen Namen, den ich vorher vergessen hatte, zu sagen, wer ist der neue Vizepräsident? Ein gewisser Mike Pence, ja? Also auch einer, wie die anderen da, ultrakonservativ, ultrareligiös. Und er war vorher Gouverneur in Indiana. Und in dieser Zeit hat er doch tatsächlich versucht, ein Gesetz zu verabschieden, wo zum Beispiel Geschäftsinhaber oder Restaurantbesitzer, wo denen das Recht zugestanden werden soll, zum Beispiel homosexuellen Paaren den Eintritt zu verwehren. Ja. Aber das ist, wenn er danach befragt wurde, dann ist es natürlich nicht homophob, diese Haltung, sondern das macht er aus Rücksicht auf die Geschäftsinhaber und die Besitzer. Aus Gewissensgründen können die das ablehnen. Ja? Dieser Typ ist jetzt Vizepräsident in Zukunft. Ja, die Amis müssen gucken, wie sie damit fertig werden. Wir werden vielleicht bald auch solche Leute haben. In der Buenafuente Show war etwas sehr Lustiges. Da war ein amerikanischer Musiker, glaube ich, war eingeladen bei Buenafuente. Und am Tag nach der Wahl hat Buonafente zu ihm gesagt, ist das nicht furchtbar, wenn die Amerikaner da gewählt haben? Der Typ ist von seinem Sofa aufgesprungen, hat sich erstmal kaputt gelacht und hat gesagt, was erzählen Sie uns hier? Gucken Sie mal, wen ihr hier gewählt habt. Guckt doch mal, wen ihr hier habt. Und meine Damen und Herren, das sollen wir nicht vergessen. Was unterscheidet Trump eigentlich von Rajoy und diesen Leuten? Ich würde sagen, nur der Umgangston nach außen, der Umgangston nach innen und die Politik ist sehr, sehr ähnlich. Ich bin Gerli, ich bin aus Hamburg und bin zu Besuch in Barcelona und grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Kontrabande, besonders von Niemandsland und wünsche euch einen schönen Tag. Along the southern border. We will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Ja, Werner, wen haben wir hier gewählt? Oder wen haben die Leute hier gewählt? Wir natürlich nicht, aber ja. Insgesamt sind wir Europäer und wir sind auch mitverantwortlich, was hier an der Regierung ist. Fand ich ganz nett, da diese Episode aus der Fernsehshow da von Buonafuente. Ne? Der muss herzhaft lachen, wo es darum geht, wenn die in den USA gewählt haben. Was habt ihr denn hier in Spanien? Na gut, hier haben wir einen, der heißt Rajoy, aber immerhin, jetzt haben wir die Regierung komplett. Ne? Die Hälfte, die in den USA gewählt wird und die Hälfte, die in Spanien gewählt wird. Und also jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen, alles läuft wieder. Ne? Wir haben jetzt wieder jemanden, der für uns sorgt. Ne? Also hier in Spanien, die Minister schon vor einer Woche wurden vereinigt zuerst von Rajoy und dann vereidigt, wie sich das gehört, ne? Und haben dann also geschworen, dass sie ihre vollen Kräfte einsetzen werden zum Besten ihres Landes und von uns Bürgern. Aber fast alle haben geschworen, wie und wo, vor einem riesen Kruzifix und einer aufgeschlagenen Bibel. Ne? Also fast alle, ja, in unserem laizistischen und akonfessionellen Staat, ne? Völlig normal. Und nun vorgestern wurde also feierlich die Legislaturperiode im Parlament eröffnet. Unser Staatsoberhaupt, unser König, der hat wieder eine seiner ergreifenden Reden gehalten, wohlgesetzte Worte, wo man sich dann hinterher fragt, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Ne? Also wenn du es überhaupt schaffst, bis zum Ende wach zu bleiben. Aber gut, man kann den Inhalt so in drei Worten zusammenfassen. Bla, bla, bla. So, seine Frau, die ist ja von Beruf Königin, und sogar ihre zwei Töchterchen haben sie mitgebracht ins Parlament. Die haben dann auch artig geklatscht, wo wie die ganzen Abgeordneten auch, ne? Also die Abgeordneten von Partido Popular, Ciudadanos und PSOE, aber eben wie damals in diesem kleinen Dorf da in Gallien vor 2000 Jahren gab es also dann tatsächlich vorgestern doch ein paar Aufrechte im Parlament, also Abgeordnete von zwei kleineren Parteien, nationalistischen Parteien, die sind gar nicht erst hingegangen, dann die von Podemos, die haben sich geweigert, das Königspaar zu begrüßen, also die Hände schütteln und so einen angedeuteten Handkuss und so, haben auch nicht applaudiert. Dann gab es wieder andere, wo die Nationalhymne gespielt wurde, die sind dann einfach schnöde sitzen geblieben. Ne? Und einer von Izquierda Unida hat auch während der Rede vom König eine republikanische Fahne hochgehalten. Ne? Und noch ein anderer, gewisser Diego Cañameros, so ein alter Gewerkschaftler von echtem Schrot und Korn, der hat ein schwarzes T-Shirt an, wo mit großen weißen Buchstaben drauf stand: Ich habe keinen König gewählt. Ja. Also das fand ich ganz süß. Und der Pablo Iglesias, der hatte das schon vorher explizit vor der Presse gesagt. Also wir, die Abgeordneten, wir sind im Parlament, weil wir gewählt wurden. Andere sind Staatsoberhaupt, weil sie Söhne oder Enkel oder Urenkel einer Dynastie sind. Ne. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben mehr Legitimität. Und dann sind sie natürlich wieder alle über ihn hergefallen. Die Politiker von den anderen Parteien und die Presse. Und wie kann der sowas sagen? Das ist unerhört. Kein Anstand, keine Kinderstube. Pflegel. Ja, genau, Hooligan. Ja. Aber gut, ich fand das doch ganz nett und wir wissen ja, der Gerechte muss viel leiden, nicht wahr? So ist es. Niemandsland, terra de ningú, una veu lliure, un món lliure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemandsland. Hören wir mal Merkel und Rajoy, die haben nämlich zusammen gekungelt. Die sind ja ein Herz und eine Seele, die verstehen sich ja sehr gut. Und Merkel hat ja auch die Wirtschaftspolitik von Rajoy gelobt. Was es da zu loben gibt, ist natürlich eine andere Sache, aber so ist sie eben. Sie ist eine neoliberale Hillary Clinton. In der falschen Partei vielleicht sogar, die wäre besser in der SPD aufgehoben. Deshalb wollen ihre eigenen Leute sie auch rausschmeißen aus ihrer Partei. Hören wir mal, was sie so erzählt, was da war bei Rajoy und ihr. Buenos dias, Señora Merkel. Hallo, Herr Ahoy. I seek Rajoy. Willkommen in die Spanien. Danke. Bin leider selten hier. Von Spanien kenne ich eigentlich nur Mallorca. Wie heißt nochmal eure Nationalhymne? Finger im Po, Mexiko? Nix, verstehe. Macht nix, Herr Bolzoi. Rajoy. Jedenfalls, unsere beiden Länder verbindet so vieles. Zum Beispiel die Liebe zum Fußball. Apropos, zeigen Sie mir doch mal den WM-Pokal. Oder warten Sie, den haben ja jetzt wir. Es ist Samstag, der 19. November 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einer internationalen Meldung. Beginnen wir mit dem Thema Spanien, Katalonien. Tausende Menschen haben am vergangenen Sonntag hier in Barcelona gegen die sogenannte juristische Verfolgung, wie sie das selber nennen, katalanischer Politiker durch die Gerichte des spanischen Staats protestiert. Mehrere Abgeordnete und Mitglieder der Regionalregierung sind derzeit wegen der Organisierung eines vom Staat als illegal bezeichneten Referendums über die Unabhängigkeit, Abspaltung Kataloniens angeklagt, weil sie sich mit dessen Durchführung über Verbote spanischer Gerichte hinweggesetzt hatten. Unter den Beschuldigten befinden sich Ex-Regionalpräsident Artur Mas und die Parlamentssprecherin Carme Forcadell. Beide nahmen auch an der Protestversammlung teil. Thema Armut in der Europäischen Union. 118 Millionen EU-Bürger droht die Armut. Europas Wirtschaft erholt sich, dennoch ist laut einer Studie der Anteil der Menschen, die trotz eines Vollzeitjobs, Achtung, von Armut bedroht sind, deutlich gewachsen. Der Anteil der Menschen, die trotz eines Vollzeitjobs von Armut bedroht sind, ist in Europa laut einer Studie gestiegen. Laut dem Social Justice Index 2016, der von der Bertelsmann Stiftung erhoben wird, stieg ihr Anteil im vergangenen Jahr auf 7,8%. Das heißt, Millionen Menschen in der EU sind von Armut bedroht, obwohl sie einen Vollzeitjob haben. Die arbeiten sich also arm. Vor 3 Jahren lag der Anteil noch bei 7,2%. Auch wenn die EU-Staaten sich langsam von den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise erholten, komme der Aufschwung am Arbeitsmarkt nicht bei allen Menschen an, so die Autoren der Studie. Für die Studie werden jährlich anhand von 35 Kriterien 6 Bereiche beleuchtet, darunter Armut, Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Generationengerechtigkeit. Laut der Studie ist jeder 4. EU-Bürger von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Insgesamt sind das 118 Millionen Menschen. Die Gründe sehen die Autoren der Studie vor allem im wachsenden Niedriglohnsektor. Der Anstieg der sogenannten Working Poor, also Menschen, die trotz Arbeit von Armut bedroht sind, bereitet den Studienautoren große Sorgen. Ein steigender Anteil von Menschen, die dauerhaft nicht von ihrer Arbeit leben können, untergräbt die Legitimität unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, erklärte der Vorsitzende der Stiftung Arte Geus. Problematisch sehen die Autoren in Deutschland das nach wie vor hohe Armutsrisiko sowie Probleme bei der sozialen Durchlässigkeit im Bildungssystem. Der Anteil der von Armut bedrohten Vollzeitbeschäftigten ist in Deutschland von 5,1% im Jahr 2009 auf 7,1% im Jahr 2015 gestiegen. Damit liegt Deutschland im EU-Vergleich auf Platz 7, obwohl die Bundesrepublik über die größte volkswirtschaftliche Kraft in Europa verfügt. Den Spitzenplatz belegt Schweden, Schlusslicht bleibt Griechenland. Gerade in Südeuropa drohen junge Menschen abgehängt zu werden. EU-weit sind 27% der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. In Griechenland, Italien, Spanien und Portugal ist dagegen im Schnitt sogar jedes dritte Kind von Armut bedroht. Hören wir die Tagesschau von heute in 100 Sekunden. Mal gucken, was an aktuellen Meldungen vorliegt. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Fahrplan zur Umsetzung der Klimaschutzziele von Paris beschlossen. Beim Klimagipfel in Marrakesch einigten sich die Teilnehmerländer darauf, 2017 erneut zusammenzukommen, um ihre Fortschritte beim Klimaschutz zu überprüfen. Mehr als 40 ärmere Staaten hatten sich zuvor dazu verpflichtet, ganz auf erneuerbare Energien umzusteigen. Rechtsstreit um Trump University endet mit Vergleich. Wie die New Yorker Staatsanwaltschaft mitteilte, erklärte sich der künftige US-Präsident Trump zur Zahlung von etwa 24 Millionen Euro bereit. In Sammelklagen war Trump beschuldigt worden, tausende Studenten mit falschen Versprechen geködert und um rund 38 Millionen Euro gebracht zu haben. Weltgesundheitsorganisation erklärt globalen Zika-Notstand für beendet. Das Virus bleibe aber weiterhin ein gewichtiges Problem, so ein Sprecher der WHO. Der Notstand war im Februar ausgerufen worden, nachdem sich das Zika-Virus insbesondere in Lateinamerika rasant ausgebreitet hatte. Zehntausende demonstrierten in Argentinien für Gesetz gegen Armut. Sie fordern das Parlament auf, der Vorlage der Opposition zuzustimmen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, mit öffentlichen Geldern neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das Land leidet unter einer wirtschaftlichen Rezession. Nach Regierungsangaben lebt jeder dritte Einwohner in Armut. In der Fußball-Bundesliga gewinnt RB Leipzig mit 3:2 bei Bayer Leverkusen. Damit ist der Aufsteiger erstmals Tabellenführer, zumindest bis heute Abend. Dann könnte der FC Bayern mit einem Sieg gegen Dortmund wieder an Leipzig vorbeiziehen. Das Wetter, mal Sonne, mal Wolken, vereinzelt Schauer. Im Süden längere Zeit Regen, 3 bis 10 Grad. Ja, das war eine kuriose Meldung über Trump. Der Typ ist ein Betrüger, der hat in seiner Trump University Tausende von Studenten abgezockt. Sie haben 38 Millionen gezahlt, um an der Trump University einen, sagen wir mal, Universitätsunterricht zu bekommen. Bekommen haben sie nichts. Nun hat er nach einem gerichtlichen Vergleich 20 Millionen zurückgezahlt, hat er also immer noch 18 Millionen Gewinn gemacht. So ein Betrüger sitzt also jetzt im Weißen Haus, das ist nicht zu fassen. Ja, also jetzt hat er das gerade noch abgewendet in diesem Vergleich da, indem er diese über 20 Millionen Entschädigung bezahlt. Aber ich fand auch noch interessant, also es waren, wie sagst du, über 5000, ne, Studenten, ja. Da in den Jahren von 2005 bis 2011, ne, wie der die an seine vermeintliche Universität da gelockt hat, ne? Er, in der Propaganda dafür hat er versprochen, sie auszubilden zu erfolgreichen Immobilienprofis und Geschäftsleuten, ja. Aber natürlich, diese Abschlüsse, die waren an dieser Trump-Universität, die waren vom Staat überhaupt nicht anerkannt. Ja. Ja, so Klitschen gibt's ja überall. Die gibt's ja hier auch und in Deutschland auch. Das sind einfach Klitschen, um die Leute abzuzocken. Und bis sie es gemerkt haben, sind die Millionen gemacht. Und der Laden macht dann wieder dicht und niemand hat was gesehen. Privatisierung eines deutschen Heiligtums ist angekündigt. Die Autobahnen sollen privatisiert werden. Das ist nicht irgendetwas, meine Damen und Herren. Das ist wie der deutsche Fußball, der deutsche Wald, Goethe privatisieren. Jetzt sollen die Autobahnen privatisiert werden. Bundesregierung will also die Fernstraßen privatisieren und lenkt mit einer Scheindebatte darüber ab. Wer immer wieder ganz vorne dabei ist, ist der Linksblinker und Rechtsüberholer SPD-Chef Gabriel. Der macht natürlich wieder den Cheftäuscher. Autobahnen machen Lärm. Ihr Ausverkauf soll dagegen ganz still und leise vonstatten gehen. So jedenfalls wollen es die Verantwortlichen. Am besten wäre es, wenn die Öffentlichkeit gar nichts davon bemerkt. Der Spiegelartikel vom Wochenende, in dem vom Willen des Bundesfinanzministers zu lesen war, die geplante Verkehrsinfrastrukturgesellschaft fast zur Hälfte für privates Kapital zu öffnen, scheint den Plan zunichte gemacht zu haben. Die Nachricht schlug nämlich ein wie eine Bombe und plötzlich herrschte helle Aufregung im Land. Will die Bundesregierung Deutschlands Straßennetze verhökern? Ja, sie will, aber eben anders als man denkt. Tatsächlich war nämlich der Vorstoß von Kassenwart Wolfgang Schäuble, CDU, nicht die Vorlage fürs große Dementi. Wie auf Knopfdruck ließ Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, wissen, es wird weder eine Privatisierung von Straßen noch der Bundesfernstraßengesellschaft geben. Das meldete die Junge Welt am Montag. Der fragliche Bund-Länder-Beschluss vom 14. Oktober laufe lediglich auf eine Reform der Auftragsverwaltung hinaus. Aha. Sören Barthol, SPD-Fraktionsvizechef im Bundestag, setzte noch eins drauf und versprach eine doppelte Privatisierungsbremse. Das hundertprozentige unveräußerliche Eigentum des Bundes muss für die Infrastruktur wie auch für die Gesellschaft im Grundgesetz festgeschrieben werden. Eben das wollen sie machen. Sie wollen das Grundgesetz ändern. Im Grundgesetz gibt es nämlich schon eine Festschreibung, dass staatliches Eigentum, besonders die Straßen und das Straßennetz, niemals in private Hände fallen dürfen. Es ist ja schon zum Teil passiert, dass öffentliche Kanalisationen privatisiert wurden, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Meines Wissens war das in Recklinghausen Anfang der 2000er. Da hat ein genialer Schildbürger die Idee gehabt, eine sogenannte Private Partnership-Initiative mit einer windigen Investitionsgesellschaft mit Sitz auf den Cayman Islands das private Abwässerungssystem verhökert. Er hat es verkauft. Er hat dafür über ein Steuerabschreibungsmodell vielleicht einen gewissen Geldbetrag bekommen, der angeblich in die Kassen der Kommune geflossen ist. Aber dann ging's los. Es wurde nichts mehr repariert. Wenn irgendwo ein Kanalrohr kaputt war, dann musste man einen komplizierten Antrag stellen, musste 100.000 Formulare ausfüllen, die auf die Cayman-Insel schicken. Und irgendwann gab es dann gegen eine Gebühr von 20.000 Euro durfte dann ein Rohr ersetzt werden. Und darauf läuft diese Privatisierungsschiene und Geschichte dann im Großen und Ganzen hinaus. Aber das ist doch interessant, dann sind sie ja wenigstens konsequent und machen dann selber, die Deutschen jetzt, das Gleiche, was sie damals von Griechenland verlangt haben, dass die doch ihre Inseln verkaufen sollen, wenn sie finanzielle Probleme haben. Ja, der Kapitalismus verkauft alles, der verkauft wirklich alles. Es gibt nichts, wovor der Halt macht. Towers, aerial surveillance and manpower to supplement the wall. Ein Leitartikel im Spiegel von dieser Woche von Herrn Klaus Brinkbäumer ist sehr interessant. Der ist auch mit Wut geschrieben. Da heißt es ganz offiziell, der absurde Präsident nach Amerikas Wahl, die Armee der Abgehängten gefährdet die Demokratie. Donald Trump hat ein Einreiseverbot für Muslime gefordert und Mexikaner als Vergewaltiger bezeichnet und deshalb eine Mauer angekündigt, für die Mexiko bezahlen werde. Er hat sich der sexuellen Belästigung von Frauen gebrüstet und wenn dann Frauen sagten, er habe sie tatsächlich belästigt, sagt er, nein, die doch nicht, seht sie euch doch an. Glaubt ihr wirklich, ich mit der? Trump hat gesagt, Barack Obama sei nicht in den USA geboren. Und als bewiesen war, dass Trump gelogen hatte, hat er gesagt, Hillary Clinton habe die Lüge in die Welt gesetzt, was wiederum auch eine Lüge war. Er hat, wie eben in den Nachrichten gehört, eine Universität gegründet und Studenten um ihr Geld betrogen. Er hat gesagt, dass er einen Plan für die Wirtschaft habe und dieser Plan sei, das Wachstum zu verdoppeln. Das sind Erkenntnisse des Wahlkampfs. Sie sind nicht neu, aber sie bleiben wichtig. Man könnte ja in den Tagen nach der Wahl, die die Welt entsetzte, denken, es sei alles nicht so schlimm, weil nämlich Obama und Clinton die Niederlage stilvoll nahmen und gratulierten. Und weil Trump im Moment des Sieges sagte, nun sei die Zeit des Heilens gekommen, weil das Ergebnis ja ein demokratisch herbeigeführtes und das Volk doch stets weise sei. Das stimmt aber nicht. Trump wird am 20. Januar zwar der demokratisch legitimierte 45. Präsident der USA werden, doch er bleibt ein gefährlicher Mann. Es gibt noch einen Punkt, der eigentlich gar nicht so viel in der Presse ist. Trump ist ja auch einer von diesen eindeutigen Klimawandelleugnern. Ne? Also hier in Spanien kennen wir das ja auch schon von Aznar über Rajoy. Aber so frech und explizit wie der leugnen das nur ganz wenige Leute. Ne? Und also wenn der dagegen ist, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen und also die USA haben diesen letzten Acuerdo, diese Vereinbarung in Paris zwar unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert. Also es könnte jetzt genau das Gleiche passieren wie damals mit dem Kyoto-Protokoll, wo dann am Ende die USA das auch nicht ratifiziert haben. Ne? Und bei diesem Imperium, das er hat als privater, erfolgreicher Unternehmer, da ist ja alles mit dabei, ne? Spielcasinos und Immobilien noch und nöcher und Hotels und alles Mögliche. Und ich würde mich nicht wundern, wenn der dann auch zum Beispiel Reisebüros hätte und wenn das dann die sind, die jetzt damit Propaganda machen. Machen Sie Urlaub in Kiribati, das ist irgend so ein Archipel im Pazifik oder einige Inseln auf den Maldiven oder auch in La Manga del Mar Menor in Murcia, weil das die ersten sein werden, die überschwemmt werden, wenn der Meeresspiegel steigt. Ne? Also machen Sie jetzt dort Urlaub, Sie sind eine von den letzten da und dann können Sie dann später bei Familienzusammenkünften sagen, ich war noch rechtzeitig dort. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn dieser Typ da jetzt auch mit drin hängt und damit Geschäfte macht. Und sicherlich wird er dann wieder irgendwie auch so ein Gegner von jeglichem Umweltschutz dann als Umweltminister bestellen. Das ist dann wahrscheinlich das, was uns nächste Woche dann erzählt wird. Was auch noch wahrscheinlich ist, dass er für Bergbaugesellschaften ein Herz hat, vielleicht selber welche betreibt, die dann die Schürfrechte sich holen, wenn das Packeis in Nordalaska schmilzt, dann kommen sie nämlich an die Bodenschätze ran und die sie verhökern können. Ob die dann noch jemand gebrauchen kann, weil die Kontinente überflutet sind, das ist denen erstmal egal. Die Hauptsache, wir kommen an die Bodenschätze ran, die gehören uns. Der Spiegel von dieser Woche, ich muss nochmal wiederholen, ist voll mit Trump. Erstmal das Titelbild, das Ende der Welt. Da sieht man Trump als Komet, der mit seinen komischen Toupet-Haaren, die sehen manchmal gar nicht aus wie Haare, was der da auf dem Kopf hat. Das sieht aus wie so ein komischer Plastikflaum, wir wissen gar nicht, was das genau ist, aber er hat es auf dem Kopf, das brennt und sein komisches Pfannkuchengesicht rast mit offenem Maul aus dem Weltall auf den kleinen Planeten Erde zu und er versucht oder er droht gerade damit, die Erde zu verschlingen. Das Ende der Welt, wie wir sie kennen, titelt der Spiegel diese Woche. Und dazu heißt es dann, Trump ist der Präsident der Verlierer der weißen Mittel- und Arbeiterklasse, die zu den ökonomisch Unterlegenen der Globalisierung zählt und zu den kulturell Unterlegenen des demografischen Wandels der USA, der das Land bunter und vielfältiger macht. Jene vergessenen Männer und Frauen, die Trump in der Wahlnacht als seine Wähler beschrieb, stammen aus der unteren Mittelschicht, die die Angst vor dem sozialen Abstieg und dem Verlust des Arbeitsplatzes antreibt. Sie haben sich mit der Wut der Verzweifelten erhoben und das Land zurückerobert, das ihnen Obama und die Minderheiten angeblich streitig gemacht haben. Mit Trump haben sie einen charismatischen und ruchlosen Führer gefunden. Er hat nicht die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen können, aber er hat die Mehrheit der Wahlmänner. In den USA reicht dies für die Regierung, beziehungsweise für den Regierungsauftrag. Die Stimmen seiner Wähler sind ein Aufschrei des »Nicht weiter so«. Und nun heißt es hier im Kommentar, es stimmt ja, in Amerika haben viele das Gefühl, das System diene nicht mehr seinen Bürgern, sondern einer Clique, die Macht und Wohlstand kontrolliert. Das gilt für die Politik, noch mehr für die Wirtschaft. Wer einmal die Geisterstätte des sogenannten Rust Belt im Nordosten besucht hat, in dem das Sterben des industriellen Amerika zu beobachten ist, dort, wo Trumps Kernwähler wohnen, konnte nicht verwundert sein, dass die Menschen sich irgendwann erheben würden. Überraschend aber sind vor allem das Wie und das Wann und dass es ausgerechnet Trump war, der von der tiefen Enttäuschung profitieren konnte. Ein vulgärer Milliardär, der Menschen gegeneinander ausspielt. Da kann man aber auch Hillary Clinton Danke sagen, die hat nämlich den Bernie Sanders ausgeboten und abgezogen. Wahrscheinlich hätte Trump es gegen einen Bernie Sanders viel schwerer gehabt als gegen eine Hillary Clinton. Vielleicht war das das historische Verdienst, das Hillary Clinton ihrer Klasse getan hat, einfach nicht Präsidentin zu werden und zu verhindern, dass Bernie Sanders das wird. Ein wirklich linker, linksdenkender Politiker und linkshandelnder Mensch. Der mächtigste Mann der Welt hat nun also folgende Befugnisse. Er kann die Gesetzgebung sehr stark beeinflussen. Auch wenn die Gesetzgebung dem Kongress obliegt, hat der Präsident weitreichenden Einfluss. Viele Gesetzesinitiativen gehen von seiner Regierung aus. Außerdem kann er ein Veto gegen Gesetze einlegen, die nur mit einer Zweidrittelmehrheit vom Kongress außer Kraft gesetzt werden kann. Thema Rechtsprechung. Mit der Ernennung von Bundesrichtern, die vom Senat bestätigt werden müssen, kann der Präsident einen entscheidenden Einfluss auf die Rechtsprechung nehmen, besonders am obersten Gerichtshof. Dann ein wichtiger Punkt für alle bedrohten Völker und Länder auf der Welt: der Einsatz von Streitkräften. Laut Verfassung ist der Präsident Oberbefehlshaber der Armee. In einem nationalen Notfall darf er einen bewaffneten Einsatz auch ohne Zustimmung des Kongresses befehlen, muss das Parlament aber innerhalb von 48 Stunden informieren. Hohoho, das ist aber ein schöner Paragraph. Der kann also die Armee losschicken. Das Einzige, was er machen muss, ist, dass er dann aber auch dem Parlament sagen. Thema Außenpolitik. Der Präsident ist laut Verfassung auch verantwortlich für die Außenbeziehungen der USA. Er nominiert die Botschafter, die vom Senat bestätigt werden müssen. Und nun kommt noch ein Knüller: Einsatz von Atomwaffen. Außerhalb des Weißen Hauses wird der Präsident stets von einem Mann, einem Adjutanten begleitet, der den sogenannten Atomkoffer bei sich trägt. Der hängt also nicht dem Präsidenten selbst am Handgelenk, sondern diesem Atomkoffermann. Bei einer substanziellen Bedrohung kann er so von jedem Ort aus nukleare Angriffe anordnen. Nur der Präsident darf den Einsatz von Nuklearwaffen befehlen. Dazu muss er sich mit seinem persönlichen Autorisierungscode identifizieren. Das alles darf der jetzt, dieser vulgäre Clown. Ja, ja, bei diesem Panorama, da kommst du fast in Versuchung zu beten, ja, oder Gott anzurufen, oder der Papst, habe ich auch überlegt, der hat ja in letzter Zeit auch angefangen zu schwächeln schon, ne? Also jetzt beschlossen hat und verkündet, dass ein gläubiger Christ dann in Todesfallen nicht seine Asche verstreuen lassen darf, sondern die muss in die geweihte Erde. Und auch klar, dass Frauen nicht Priesterin werden können. Und dann habe ich schon gedacht, auf den ist auch kein Verlass. Aber jetzt hat er was gesagt, das hört sich unglaublich an. Und so sagt er, es sind die Kommunisten, die so denken wie die Christen. Christus hat davon gesprochen, wo es von einer Gesellschaft, von einer Gemeinschaft, wo die Armen, die Schwachen, die Ausgeschlossenen die Macht haben sollen und nicht die Demagogen, die Verräter, sondern das Volk, die Armen, egal ob sie an Gott glauben oder nicht, fand ich auch süß. Ja. Also, aber sowas zu sagen, ja, es sind die Kommunisten, die so denken wie die Christen, das ist doch schon gewagt, ja. Oder vielleicht hat er damit sein eigenes Todesurteil gesprochen, das kann ja auch sein. Ja, du bist enttäuscht vom Papst, Werner. Du meinst, er hat geschwächelt, aber meine Frage ist, hat er denn jemals gestärkelt? Im Vergleich zu anderen Päpsten schon. Ja, ist richtig. Der hat schon ganz vernünftige Sachen gemacht und gesagt und auch gezeigt, das muss man sagen. Ob er nun einen Rechtsruck gemacht hat, wissen wir nicht. Werfen wir einen Blick auf die Presse im Internet. Ich habe hier die Tageszeitung Junge Welt geöffnet. Die beschäftigt sich mit dem Thema Weinen um Obama, scheidender US-Präsident in Berlin. Presse und Politik überbieten sich in Pathos. Von Drohnenangriffen und Staatsstreichen spricht hingegen kaum jemand. Barack Obama kam und allerorten wurden die Taschentücher ausgepackt. Bitte nicht gehen, barmte die Boulevardzeitung aus Berlin, BZ, in ihrer Freitagsausgabe. Den Gipfel der Peinlichkeit erklomm jedoch, wie schon so oft, die von manchen immer noch für links gehaltene Taz. Ain't no sunshine when he's gone, zitiert sie den abgewandelten Titel eines Soul-Klassikers von Bill Withers. Ain't no sunshine when he's gone. Ja, in der deutschen Hauptstadt hatte Obama mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie den Regierungschefs Frankreichs, Italiens, Spaniens und Großbritanniens am Freitag über die künftige Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA gesprochen. Bei dem Gipfel ging es auch um die westlichen Sanktionen gegen Russland. Medienberichten zufolge waren sich alle Teilnehmer darüber einig, dass diese aufrechterhalten werden sollten. Zudem gaben sie ein Bekenntnis zur NATO ab. Obama versuchte so, sein politisches Vermächtnis festzuzurren. Was davon unter Donald Trump bleiben wird, ist allerdings offen. Klar, weil der hat das letzte Wort. So eine Sitzung ist rein symbolisch und ist vielleicht auch ein Trost und soll die Leute trösten, die jetzt enttäuscht sind, dass Obama weg ist. Nach dem Wahlsieg des Demagogen und Multimilliardärs erinnern sich gegenwärtig viele gern an ihre Euphorie, die den ersten Wahlsieg Obamas im Jahr 2008 begleitet hatte. Mit dem zweifelsohne historischen Amtsantritt des ersten schwarzen Präsidenten in der Geschichte der USA verbanden sich damals Hoffnungen auf die Überwindung der größten sozialen Ungerechtigkeiten. Auch die von seinem Amtsvorgänger George W. Bush begonnene Besatzung des Irak versprach Obama zu beenden. Die Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem die meisten US-Soldaten den Irak verlassen hatten, stürzte sich Washington bald in den Syrienkrieg und rüstete die dort gegen die Regierung kämpfenden islamistischen Banden auf, mit all den bekannten Folgen. In Honduras und Paraguay wurden zwei Staatsstreiche gegen gewählte linke Regierungen mit großem Wohlwollen aus Washington begleitet. In Pakistan und anderswo ließ Obama mit zahllosen, unbemannten Drohnen auf vermeintliche Terroristen schießen. Offizielle Zahlen der Regierung von Anfang 2016 sprechen davon, dass seit 2009 circa 2500 sogenannte Terroristen, aber nur ungefähr 100 unschuldige Zivilisten getötet wurden. Doch zeichnen unabhängige Medien über Kollateralschäden ein anderes Bild. Mit tatkräftiger Hilfe Frankreichs wurde ein Krieg gegen Libyen entfesselt, dem Abertausende zum Opfer fielen und der das Land in ein bis heute andauerndes, unheilvolles Chaos stürzte. Nach der barbarischen Ermordung des ehemaligen Staatschefs Muammar al-Gaddafi jubelte Hillary Clinton alias Killery vor laufender Kamera: "Wir kamen, wir sahen, er starb." Ich weiß nicht, ob sie das auf Lateinisch gesagt hat, aber sie hat es gesagt. Auch die Namen Edward Snowden und Chelsea Manning werden mit der Präsidentschaft Obamas verbunden. Es läuft jetzt durch die Presse übrigens die große Frage auf der Spiegel-Titelseite: Wird, Achtung, Donald Trump Edward Snowden begnadigen? Und ich würde mich nicht wundern, wenn er das täte, weil Edward Snowden ist in Moskau. Er steht da unter dem Schutz des Putin-Regimes. Putin und Trump sind Geistesverwandte, Brüder, politische Freunde auch. Und wenn er das jetzt machen würde, das wäre ein Coup, der würde allen linken Snowden-Freunden, also uns, praktisch die Socken unter den Füßen wegknallen, oder? Werner, was würdest du sagen? Ja, ja, das wäre doch ein Theatereffekt. Kann man nicht ausschließen, weil dem Assange wird ja auch... Snowden. Das verwechsel ich jetzt. Der Assange ist in London. Und der Assange, das ist der WikiLeaks. Ist genau, in der Botschaft von Ecuador. Ja. Und dem wird jetzt vorgeworfen, dass er auch praktisch dem Trump Schützenhilfe gegeben hat, indem er Sachen rausgelassen hat während des Wahlkampfes gegen die Clinton. Ne? Also das ist eine interessante Konstellation. Ja. Mal sehen, was da passiert. Ne? Ja. Jedenfalls vergessen wir nicht, die Bilanz der Obama-Zeit ist zumindest, wie die junge Welt das hier aufzählte, sehr ernüchternd. Die Ex-Soldatin Manning hat ja eine Geschlechtsumwandlung gemacht und die Ex-Soldatin Manning, die die Öffentlichkeit über US-Kriegsverbrechen informierte, wird lange Jahre im Gefängnis verbringen. Snowden, der ehemalige Mitarbeiter des Geheimdienstes NSA, der die weltweiten Angriffe auf die Privatsphäre von Internetnutzern publik machte, musste sich, wie gesagt, ins russische Exil begeben. Auch die Hoffnung auf eine Überwindung des Rassismus wurde nicht eingelöst. Nach unzähligen Erschießungen unbewaffneter schwarzer Amerikaner durch meist weiße Polizisten glauben nur noch wenige an Obamas Versprechen einer Gesellschaft, die frei von Diskriminierung ist. Angesichts der wüsten Ausfälle Donald Trumps mag die Obama-Nostalgie verständlich sein. Mit den realen Verhältnissen in den vergangenen Jahren hat sie dennoch wenig zu tun. Das sagt die junge Welt zumindest. Musik. Schauen wir auf den Spiegel. Steuern senken, Geld ausgeben, bringt Donald Trump den Zins zurück, titelt der Spiegel auf seiner Homepage heute am Samstag, dem 19. November 2016. Donald Trumps Wirtschaftsprogramm basiert auf einer drastischen Ausweitung der Schulden, was langfristig gefährlich sein dürfte, könnte Anlegern kurzfristig wieder höhere Zinsen bescheren, sagt der Spiegel. Dann Trumps Sicherheitsteam steht auch. Das Kabinett von Donald Trump, hast du gerade auch schon erwähnt, nimmt Formen an. Für die Sicherheitspolitik ernennt der künftige US-Präsident Leute, die ganz auf seiner Linie liegen. Vor allem sein nationaler Sicherheitsberater zieht Kritik nur so auf sich. Trump, Le Pen und Co. Erst die Arroganz der Linken macht Populisten möglich. Hierzu gibt es im Spiegel eine Kolumne von der eigentlich immer scharf denkenden Kommentaristin Sibylle Berg. Ich zitiere mal kurz rein. Haben Sie sich von Trump erholt? Vom wilden Feiern? Die einen von der Depression und der Starre, wenn sie von einer bunten, friedlichen Welt träumten, in der sich alle lieb haben, die anderen. Haben Sie verstanden, dass es Millionen gibt, die nicht Ihrer Meinung sind, also beide Gruppen, und dass man mit ihnen leben muss, es sei denn, man verabschiedet sich, um in Zukunft in einer Höhle in Papua-Neuguinea zu wohnen? Viele demokratisch pluralistisch Denkende haben geglaubt, dass die meisten so sind wie sie. Auch wenn sie täglich gesehen haben, dass es andere geben muss. Im Netz, auf der Straße, mit Transparenten. Es gibt Menschen, die zu wissen glauben, dass sie gegen eine kleine Elite an Weltzerstörern ankämpfen. Welches Lager ist größer? Wer hat Recht? Und wie lebt es sich für die einen in dem von den anderen dominierten Systemen? Trump und Le Pen, die AfD, Polen und Ungarn, habe ich was vergessen, stellen das Experiment Weltoffenheit gerade ein. Wie konnte es nur dazu kommen, wo wir doch so tolle Theaterstücke gegen Fremdenhass gemacht haben, die wir uns auf die Schulter klopfend angeschaut haben und all die Luftballons, die Medien waren sich so einig in der Beschimpfung von ein paar Deppen. Aber verdammt, die Deppen können lesen. Und was macht man, wenn man dauernd als Idiot bezeichnet wird, als Honk, als ungebildet, primitiv, wenn ein falsches Wort im Netz ein Shitstorm statt ein Dialog hervorruft? Nach der US-Wahl überbieten sich die Medien in Weltuntergangs-Headlines und Analysen über die Abgehängten, die Ungebildeten, die Arbeitslosen. Die Linken hören Mozart und regen sich über die Blödköppe da draußen auf. Das sagt Frau Sibylle Berg im Spiegel in einer Kolumne, die sie heute auf der Homepage veröffentlicht. Das ist natürlich sehr ernüchternd, was sie da sagt, aber Werner, ist die Linke wirklich so, wie Frau Berg das da sagt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie ich bin. Mich trifft das nicht. Ja, ja, du, aber ich habe gefragt, die Linke. Du bist ja nicht die Linke, du bist eine Person. Ja, sehr gute Frage. Wer ist die Linke? Gibt es die überhaupt noch? Ja. Gut, noch ein paar kleine Meldungen und dann gehen wir raus. Zum Beispiel, bloß nicht zu Trump, der Schüleraustausch ist in Gefahr. Jawohl, die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten verunsichert deutsche Jugendliche, die einen Auslandsaufenthalt in den USA planen. Schon wenige Stunden nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse hätten sich Jugendliche und Eltern gemeldet, die wissen wollten, wie sich die Ereignisse auf ihren Austausch auswirkten. Das berichtet Susanne Kordasch von der Organisation Youth for Understanding. Manche erwögen sogar, ein anderes Gastland zu wählen. Kurzfristig werden wir versuchen, mehr Kapazitäten in Kanada zu schaffen, sagt Frau Kordasch. Thema Migration. Es wird ein nationales Abschiebezentrum gefordert in Deutschland. Jawohl, das klingt natürlich sehr grauselig. Um mehr abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat zurückschicken zu können, dringt der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster auf die Einrichtung eines nationalen Rückführungszentrums unter Regie des Bundesinnenministeriums. Es herrscht noch immer ein erhebliches Abschiebungsdefizit, sagte der Obmann der Union im Innenausschuss. Von rund 200.000 abgelehnten Asylbewerbern könnten viele nicht abgeschoben werden, etwa weil ihre Papiere fehlten, die Identität unklar sei oder die Herkunftsländer nicht kooperierten. Ein zentrales Rückführungszentrum mit Experten verschiedener Behörden könnte hier als Dienstleister für die Länder wertvolle Unterstützung bieten, so Schuster. Wir können ja von Niemandsland aus dieses Wort vorschlagen für das nächste Jahr oder als Unwort des Jahres. Ne? Es herrscht ein Abschiebungsdefizit. Und das heißt dann also nationales Abschiebungszentrum NAZ. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das I hinten. Ne? dann sind wir wieder da, wo wir schon mal waren. Was für ein schöner Sonntag. So, letzte Meldung. In der Katastrophenblock-Redaktion ist postfaktisch. Das ist nämlich das Wort des Jahres. Seit dem Brexit und der US-Wahl ist ein neuer Begriff in aller Munde. Postfaktisch bezeichnet ein politisches Handeln und Denken, bei dem Fakten nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Die Oxford Dictionaries haben den Begriff jetzt zum internationalen Wort des Jahres gewählt. Auf Englisch heißt das Post-Truth, postfaktisch. Das ist also zum internationalen Wort des Jahres 2016 gewählt worden. Das teilte der Verlag auf seiner Webseite mit. Das Adjektiv beschreibe Umstände, in denen die öffentliche Meinung weniger durch objektive Tatsachen als durch das Hervorrufen von Gefühlen und persönlichen Überzeugungen beeinflusst werde, heißt es in einem Auszug aus dem Wörterbuch. Angetrieben von dem Aufstieg der sozialen Medien als Nachrichtenquelle und einem wachsenden Misstrauen gegenüber Fakten, die vom Establishment angeboten werden, habe das Konzept des Postfaktischen seit einiger Zeit an Boden gewonnen. Das sagte Oxford Dictionaries Chef Caspar Grad wohl zur Begründung. Untersuchungen hätten ergeben, dass sich der Gebrauch des Wortes postfaktisch im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr davor drastisch erhöht habe, hieß es weiter. Vor allem im Zusammenhang mit dem Referendum über einen Austritt Großbritanniens aus der EU und den Präsidentschaftswahlen in den USA habe der Begriff einen Höhepunkt erlebt. Oxford Dictionaries ist in seiner Bedeutung für die englische Sprache vergleichbar mit dem Duden und gehört zum Universitätsverlag Oxford University Press. Letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Schöner Sonntagmittag hier im Zentrum von Barcelona. Wie meistens hier blauer Himmel. Kühl, aber trotzdem noch gemäßigte Temperaturen. Ein herrliches Wochenende ist im Anmarsch oder ist schon da. Wir sind ja mittendrin. Was gibt's an Kino? Das Wochenende hat angefangen, gestern Abend schon für einige. Heute geht's weiter und morgen ist es dann zu Ende. Und möglicherweise ist auch dann wieder das gute Wetter zu Ende, weil am Montag soll es regnen. Na gut, heute haben wir Samstag, 19. November. Da gibt's erstmal heute Abend sowas Ähnliches wie Kino. Spannend wird's wahrscheinlich. Um 20.45 Uhr spielt Atletico Madrid gegen Real Madrid. Das ist der andere Klassiker hier in der spanischen Liga. Aber noch vorher um 16 Uhr gibt's noch ein wichtigeres Spiel. Das ist, wenn Barça gegen Malaga spielt. Das war für heute. Dann morgen, das ist der 20. November, auch ein interessantes Datum hier in Spanien. Da kann man zur Messe gehen, in vielen Städten in Spanien, weil morgen ist der Todestag nicht nur von Francisco Franco, sondern auch von Primo de Rivera. Und das muss man natürlich dann feiern und Messen abhalten für ihre Seele. Ja. Organisiert wird das alles von einer Stiftung. Weiß gar nicht mehr, wie heißt die noch? Fundación Francisco Franco. Ja, wir spucken auf ihre Gräber. Die haben beantragt, diese Stiftung, dass überall in Spanien in vielen Kirchen dann Messen gelesen werden. Jetzt die verteidigen das natürlich, die Fundación verteidigt das. Ja, das muss zulässig sein, das gehört zur Meinungsfreiheit und ist Ausdruck unserer politischen Pluralität, ja, und die Kirche, die sagt, ja, wir müssen für das Wohl der Seele von allen und von jedermann uns kümmern, ne? Also man stelle sich vor, dass heutzutage in Deutschland irgendwie diese Wotan und Odin und Valhalla-Freunde hergehen und eine Messe zu Ehren von Adolf Hitler veranstalten. Ja. Ja, jetzt können wir uns also vorstellen, warum dieser Mann so gelacht hat in der Buenafuente-Show. Wie, ihr habt den Trump gewählt? Guckt doch mal an, was ihr hier habt, seid ihr blind? Des de Caldes de Montbui, un salut molt cordial als oients d'aquest meravellós programa, Niemandsland, Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Kommen wir zum Thema Kino. Ich, Daniel Blake. Das ist ein Film, den ich wirklich allen empfehle. Ein geradliniger Durchschnittsengländer, das ist Herr Daniel Blake, der immer rechtzeitig seine Steuern zahlt und das Leben so nimmt, wie es kommt. Doch eines Tages macht ihm seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung und er ist auf staatliche Hilfe angewiesen. Aber die Staatsbürokratie stellt sich quer und verweigert ihm den Bezug von Sozialhilfe. So kann's gehen in diesem herrlichen, wunderbaren, westlichen, freien Westen. Kriegt also nichts. Als er wieder einmal auf dem Amt wartet, trifft er die alleinerziehende Mutter Katie und ihre beiden Kinder. Sie raufen sich zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen und erfahren neben den ständigen Seitenhieben der Behörden auch viel Solidarität von ehemaligen Kollegen, von ehrenamtlichen Helfern der Tafel sowie von Daniels schrägem Nachbarn. Doch die bürokratischen Klippen des sogenannten Sozialstaats sind tückig. Da wird Ohnmacht zu Wut und Wut macht erfinderisch. Natürlich aus der Ken Loach Factory, ein Film dieses wunderbaren Meisters des sozialkritischen Kinos. Guten Morgen, Mr. Blake. Ich möchte Ihre Berechtigung hinsichtlich Ihres Sozialhilfeanspruchs überprüfen. Können Sie mehr als 50 Meter zu Fuß gehen? Ja. Können Sie beide Hände so heben, als wollten Sie etwas in die Brusttasche stecken? Ja. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sind Sie medizinisch qualifiziert? Ich hatte einen Herzinfarkt. Meine Ärztin hat gesagt, dass ich noch nicht wieder arbeiten darf. Trotz Leistungsentzug müssen Sie sich weiterhin auf Arbeitssuche begeben. Sonst werden Ihnen erneut Leistungen gestrichen. Da muss ein Irrtum vorliegen. Wenn Sie als arbeitstauglich eingestuft wurden, kommt für Sie nur Arbeitslosenunterstützung in Frage. Ich lege Widerspruch ein. Die Formulare dazu bekommen Sie online. Ich bin Schreiner. Von Computern habe ich keine Ahnung. Jetzt hier mit der Maus hoch auf dem Bildschirm entlang? Nein. Nicht so? Nein, nicht so. Ich drehe mich ständig im Kreis. Hören Sie, ich muss Sie jetzt bitten, ein Problem zu erklären, aber das interessiert Sie nicht. Ich habe nur ungefähr 12 Punkte. Sie haben hier gerade einen Riesenaufstand gemacht, ja? Herr Gott, noch mal! Wer ist als nächster dran? Ich. Dürfte diese junge Frau zuerst ihren Antrag ausfüllen? Klar, kein Problem. Das geht Sie nicht an. Auch mit 80 Jahren wird Meisterregisseur Ken Loach, zum Beispiel Angel's Share, ein Schluck für die Engel, Just a Kiss, nicht müde, sich für die Rechte der Underdogs zu engagieren. Streitbar, rebellisch, politisch und aktuell wie nie, wurde er in diesem Jahr in Cannes mit der Goldenen Palme für den besten Film ausgezeichnet. Lakonisch und mit einer Prise Humor erzählt er von den Ungerechtigkeiten im System. Nicht nur in Großbritannien, sondern überall in Europa. Das ist eine Riesenfarce, stimmt's? Die schicken mich auf die Suche nach nicht existierenden Jobs. Das erniedrigt mich. Es gibt nichts, wofür du dich schämen musst. Mutterseelen allein mit zwei Kindern. Das machst du fantastisch. Ich hab das schon erlebt, Dan. Gute Leute. Auf der Straße. Am Ende verlieren sie alles. Ich gebe nicht auf. Wenn man seine Selbstachtung verliert, ist man erledigt. Ja! Mittwochskino, was gibt's da? Ja, nächste Woche Mittwoch, wieder im Goethe-Institut, gratis um 20 Uhr. Land in Sicht heißt der jüngeren Datums von zwei Frauen aus Deutschland, Judith Keil und Antje Kruska. Und da geht's um Asylbewerber, also die begleiten drei Asylbewerber durch Brandenburg. Die kommen aus Iran, aus Kamerun und aus dem Jemen, also Dokumentarfilm. Und wie es hier heißt in der Ankündigung, nicht nur sensibel, sondern auch überraschend humorvoll. Also nächsten Mittwoch um 20 Uhr, Deutsch und Arabisch und mit spanischen Untertiteln im Goethe-Institut Rouget de Flore. Dann eine Woche später, das ist jetzt am 23., ne? Das ist nächste Woche, dann am Mittwoch, dem 30.11., eine Woche drauf, ein Film, der heißt Neukölln Unlimited von Agostini Imondi und Dietmar Ratsch. Ebenfalls ein deutscher Film, der schon ein paar Jahre alt ist, der ist aus dem Jahr 2010. Und da geht es um eine Dokumentation von dem Leben von libanesischen Jugendlichen im Berliner Bezirk Neukölln. Das sind die Brüder Hassan, Lial und Maradona. Die sind in Deutschland geboren. Und der Film zeigt die Tücken des Alltags dieser jungen Leute. Gut, wir müssen in ein paar Minuten raus. Wir müssen uns verabschieden. Tschüss, Werner. Und wir müssen weitermachen, wenn wir hier rausgehen, morgen und übermorgen. Und wir müssen uns fragen, das vielleicht, was wir tun können jetzt in der nächsten Zukunft angesichts der Weltlage, uns halt fragen, was sind die wichtigen Dinge. Und also die wichtigen Dinge sind da nicht so Fragen wie hat jetzt David Bisbal, wo er sich mit Genoa getroffen hat, ihr eine Cobra da gemacht, ist also zurückgezuckt, wo sie ihn küssen wollte, oder nicht, oder ist jetzt Belén Esteban schwanger oder nicht, das sind nicht die wichtigen Sachen. Und weil du vorher zu Gabriel von der SPD gesagt hast, das ist der Cheftäuscher, ja, der Linksblinker und der Rechtsabbieger, also wir müssen genau das Gegenteil machen. Links überholen und höchstens mal kurz rechts antäuschen. Ja, das müssen wir machen. Tschüss, Werner, alles Gute, ne? Tschüss, bis nächste Woche. Hier gab es einen Fall, der ist die letzten Tage durch die Medien gegangen. Da ist eine alte Frau elend verbrannt in ihrer Wohnung, weil die Stromgesellschaft, der Energiekonzern, ihr den Stromhahn schon vor Monaten gesperrt hat. Die Frau saß im Dunkeln, hat eine Kerze angezündet, um nachts etwas zu sehen in ihrer Wohnung und ist dann verbrannt, weil ein Feuer entstanden ist. Es gibt viele Arten zu töten, sagte Bertolt Brecht einmal. Man kann einem ein Messer in den Bauch rammen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Selbstmord treiben, einen in den Krieg führen und so weiter. Einiges davon ist in unserem Staat verboten. Werden Sie trotzdem glücklich? Ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Denken Sie nach, überlegen Sie und handeln Sie entsprechend. Tschüss, Agur, Adeu. gleich aus hier in Berlin. Und was ich da gesehen hab, waren Türen, die zugehen. Und wir ziehen weiter, es ist schon okay. Wir lösen noch den Knoten und stechen wieder im See.